Hochzeitsnacht. Hochzeit zwischen Schwarz und Weiß, Morgenland und Abendland. Doch wie stets bei dieser Art von Begegnung lässt das Leid nicht lange auf sich warten. Die Königin ist guter Hoffnung, der Held sehnt sich nach neuen Abenteuern, obwohl ihm, wie es der Dichter sagt, das schwarze Weib war lieber als sein eigener Leib. Eines Tages findet die Königin einen Abschiedsbrief vor, auf Französisch, das sie konnte. Mit einer langen Aufzählung der adligen Herkunft des Ungetreuen und der Verheißung: Herrin, lässt du taufen dich, wohl noch erwerben magst du mich. Erstaunlicherweise reagiert die betrogene Morgenländerin, glauben wir dem Dichter, weder gekränkt noch eifersüchtig. Seinem Glauben trug sie keinen Hass. Seinem Gott zu Ehren sprach das Weib, ich gern mich taufen wollte und leben, wie ich sollte. Doch geschieht das nicht. Der Held kehrt nämlich nicht zurück, da er einer anderen Frau, der Dame Herzeleude, ritterlich beistehen muss. Worauf diese Geschichte dann ähnlich vonstatten geht wie die orientalische. Auch hier hält es den Recken nicht lange. Ein Hilferuf des Baruchs, also des Sultans von Bagdad, lässt ihn den Hafen der zweiten, diesmal christlichen Ehe, ebenfalls nach Erfüllung seines generativen Programms verlassen. Und er stirbt kurz darauf in den Diensten des Baruchs. Beide Gattinnen kommen mit einem Knaben nieder. Herzeleude gebärt den Parzival und die schwarze Belkane den Feirefitz. Diese Frucht der westöstlichen Liebesbegegnung stellt uns der Dichter folgendermaßen vor. Ein Wunder legte Gott an ihn. Weiß und schwarzer Farb erschien. Wie die Elster, ganz und gar trug ihm Farbe Haut und Haar. Gegen Ende der vielschichtigen und weit verzweigten Parzival-Handlung lässt Wolfram von Eschenbach die beiden Halbbrüder einander treffen. Durchaus nicht als Ebenbürtige. Der schwarz-weiß gefleckte Heide Feirefitz ist sehr viel reicher als Parzival. Allein die Edelsteine seines Gewandes übersteigen bei weitem König Arthurs Lehenseinkünfte. Was noch interessanter ist, der Heide Feirefitz wird als ein durch und durch höfischer Ritter gemalt. Der Arthurshof empfängt ihn mit allen Ehren und er darf als einziger Parzival zur Gralsburg begleiten. Angesichts der Gralsträgerin Repanse lässt sich Feirefitz zu guter Letzt noch taufen. Und das ganze Epos schließt mit einer heilsgeschichtlichen Endzeitvision und der freiwilligen Christianisierung des Orients. Diese Parzival-Geschichte ist in mehrerer Hinsicht merkwürdig. Zum einen überrascht das positive Bild, in dem die Heiden erscheinen. Der Verschiedenheit von Hautfarbe, Herkunft und Religion wird nicht mehr wie bei Roswitha oder Johannes von Gorze mit Misstrauen, Angst oder Hass begegnet, sondern mit Bewunderung und Toleranz. Die schwarze Königin Belkane ist edel, schön, weiblich und ihre schwarze Reinheit wird im Text sogar der Taufe gleichgestellt. Ihr Sohn Feirefitz ist das Musterbild eines höfischen Ritters und er ist dazu noch so reich, dass Parzival sich anfangs nicht getraut, ihn zu duzen. Auch der Sultan von Bagdad, der Dienstherr Gachmoretz, wird als treuer und freigebiger Herr gezeigt. Als Gachmoret, der Vater der beiden Halbbrüder, stirbt, lässt der Kalif für ihn ein prächtiges Grabmal erbauen, ohne zu knausern, und ist sogar so tolerant, dem Christen ein Kreuz auf dessen Grab zu errichten. Der heidnische Sultan beweist also ritterlich ideale Herrschertugenden. Man nimmt an, dass sich bei Eschenbach die Stimmungen und Gespräche am Reichsfürstenhof niedergeschlagen haben. Hatte der erste Kreuzzug im Jahr 1096 noch der Befreiung Jerusalems gegolten und war unter starkem religiösem Antrieb der Ritter unternommen worden, so war der vierte Kreuzzug von 1202 bis 1204, der in die Zeit von Eschenbachs adligem Gönner fiel, eher ein Wirtschaftskrieg, denn ein heiliger. Dem Zwang Venedigs gehorchend, in dessen Schuld die Kreuzfahrer standen, segelten sie nicht ins Heilige Land, sondern ins christliche Konstantinopel. Sie eroberten und plünderten die Stadt, um Byzanz nachhaltig vom lukrativen Orienthandel mit Pfeffer und Gewürzen auszuschließen. Die hehre Kreuzzugsideologie dürfte dadurch ziemlich erschüttert worden sein. Seit dem Jahr 1031 hatten zudem die Christen erfolgreich begonnen, das islamische Spanien zurückzuerobern. Dieser Reconquista, verbunden mit einer Festigung des christlich-ritterlichen Selbstverständnisses im Gefolge von Cluny-Bewegung und erstem Kreuzzug, wird man gleichfalls einen Anteil an der neuen westlichen Gelassenheit zuschreiben können. Das christliche Abendland fühlte sich inzwischen geografisch und in seiner Identität nicht mehr so unmittelbar vom islamischen Orient bedroht. Da konnte man sich wohl etwas mehr Toleranz leisten. Dass allerdings auch bei Eschenbach die Heiden am Ende getauft werden müssen, frei nach Lessings schlimmer Sentenz, der Jude wird verbrannt, der Heide wird getauft, sei nur am Rande bemerkt.